Morning. Guten Morgen. Hope you're doing good, people. Ich hoffe, es geht euch gut, Leute. You know, so think with me. Denke mit mir. Peace means completeness, wholeness, well-being. Friede bedeutet Vollkommenheit, Ganzheit, Wohlergehen. How many Christians constantly try to convince God to give them all of these? Wie viele Christen versuchen Gott dauernd zu überzeugen, ihnen das alles zu geben? You know, they spend so much time in their prayer lives trying to convince God to give them all these things. Sie verbringen so viel Zeit in ihrem Gebetsleben und versuchen Gott zu überzeugen, ihnen diese Dinge zu geben. But God is saying, there's nothing more that I can give to you. Aber Gott sagt, da gibt es nichts mehr, was ich dir geben kann. The angels announced that peace, which is a complete well-being. Die Engel kündigten diesen Frieden an, der allgemeines Wohlbefinden ist. I told the apostles that they are the ambassador of this kind of a peace. Ich teilte den Aposteln mit, dass sie Botschafter dieser Art des Friedens sind. I clearly wrote it in the epistles of the New Testament that the war is over. Ich schrieb es klar in den Briefen im Neuen Testament, dass der Krieg vorbei ist. And now there is this incredible, perfect peace available for everybody. Und nun ist dieser unglaubliche Friede für alle verfügbar. So instead of trying to convince God to give us this peace, what we need to do is accept it by faith. Anstatt Gott davon zu überzeugen, uns diesen Frieden zu geben, müssen wir ihn im Glauben annehmen. Appropriate it in our heart. Ihn in unseren Herzen aneignen. There is a scripture that's really been speaking to me now for quite a while. Da gibt es eine Schriftstelle, die ziemlich lange zu mir gesprochen hat. And that's in Isaiah chapter 26 verse 3. Sie steht in Jesaja 26 Vers 3. Look what it says in Isaiah chapter 26. Verse 3. Schau den Text in Jesaja 26 Vers 3 an. You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Look, it's very interesting, but the translation is not very good. Es ist sehr interessant, aber die Übersetzung ist nicht sehr gut. Why is it not very good? Warum ist sie nicht sehr gut? Because if you go and study in the original language, wenn du es in der Originalsprache studierst, you will find out first of all that it doesn't say that you will keep him. Wirst du als erstes herausfinden, dass es nicht heißt, du wirst ihn behalten. You know why? Warum? Because it's not God who has to keep you in this perfect state of well-being. Weil es nicht Gott ist, der dich in diesem perfekten Wohlergehen bewahren muss. In the original Hebrew, it rather has this meaning. Im Originalhebräischen hat es eher diese Bedeutung. Those whose imagination, whose thoughts are remaining on God. Diejenigen, deren Vorstellung, deren Gedanken bei Gott bleiben. These are the people who will be kept in this perfect peace. Das sind die Menschen, die in diesem vollkommenen Frieden bewahrt werden. Because they trust in him. Weil sie ihm vertrauen. Look, what do people focus on all over the world? Schau, worauf fokussieren sich die Menschen auf der ganzen Welt? They're focusing on a million things, but not on the Lord. Sie konzentrieren sich auf Millionen Dinge, jedoch nicht auf den Herrn. No wonder they have no peace in their hearts and no overall and general well-being. Kein Wunder, dass sie keinen Frieden in ihren Herzen und kein allgemeines Wohlbefinden haben. It's because they're focusing, they're putting their attention, they're putting all of their imagination on the wrong things. Weil sie ihre Aufmerksamkeit, ihren Fokus, ihre ganze Vorstellung auf die falschen Dinge legen. And you know, if we could only learn that in the middle of the difficult and confusing circumstances, wenn wir nur lernen könnten, dass wir mitten in den schwierigen und verwirrenden Umständen, we just simply pause. Einfach innehalten. As we pause, we quickly turn our imagination, our thoughts, our minds on the Lord. Und wenn wir innehalten, lenken wir schnell unsere Vorstellung, unsere Gedanken, unsere Sinne auf den Herrn. And in our own hearts, we create images of the Prince of Peace taking care of us. Und in unserem Herzen kreieren wir Bilder vom Friedefürsten, wie er sich um uns kümmert. We would experience this perfect peace in a constant way. Wir würden diesen perfekten Frieden kontinuierlich erleben. You know, it's really interesting. Es ist wirklich interessant. The peace has the meaning of permanency. Friede hat die Bedeutung von Dauerhaftigkeit. So here is what we need to understand. Wir müssen Folgendes verstehen. You will have peace and experience it if you focus on the right thing, which is the Lord and this finished work of the cross. Du wirst Frieden haben und erleben, wenn du dich auf das Richtige fokussierst, auf den Herrn und das vollbrachte Werk am Kreuz. But if you don't, you won't. Wenn nicht, dann wirst du es nicht erleben. You know, it's strange how quickly people allow their peace to be robbed. Es ist erstaunlich, wie schnell die Menschen es erlauben, dass der Friede ihnen geraubt wird. I mean, the smallest little things and people allow their peace to be taken from them. Das kleinste Ding. Ding und die Menschen erlauben es, dass der Friede ihnen genommen wird. But the Bible says all you have to do is just keep fixing your imaginations, your heart on the Lord. Während die Bibel sagt, dass alles, was du tun musst, ist, deine Vorstellung, dein Herz auf den Herrn zu halten. So when the doctor says, wenn der Arzt sagt, I'm sorry, but you have this terrible disease. Es tut mir leid, du hast diese furchtbare Krankheit. What do we do many times? Was machen wir sehr oft? Many times we now put our focus, our imagination, our thoughts on the diagnosis. Sehr oft legen wir nun unseren Fokus, unsere Vorstellung, unsere Gedanken auf die Diagnose. And then we wonder why there is absolutely no peace, no well-being in our heart. Und dann wundern wir uns, warum in unseren Herzen absolut kein Wohlergehen, kein Friede ist. You know, you cannot create that peace. The peace is a gift of the kingdom. Du kannst diesen Frieden nicht kreieren. Der Friede ist ein Geschenk des Königreiches. You are not responsible for having it. Du bist nicht dafür verantwortlich, ihn zu haben. It's already part of the kingdom. Es ist schon Teil des Königreiches. But you are responsible for maintaining it and walking in it. Du bist zuständig dafür, ihn aufrechtzuerhalten und darin zu leben. And how do you do that? Wie machst du das? By always putting your focus on the Prince of Peace. Indem du ständig deinen Fokus auf den Friedefürsten legst. Think about it. Denk darüber nach. We've done so many things so backward. Wir haben so viele Dinge rückwärts gerichtet gemacht. We are trying to create the peace in our life. Wir versuchen, den Frieden in unserem Leben zu kreieren. Instead of simply understanding, I don't have to create. It's part of the kingdom. Anstatt einfach zu verstehen, dass ich ihn nicht kreieren muss, er ist Teil des Königreiches. But what I am responsible for is maintaining it. Wofür ich zuständig bin, ist, ihn aufrechtzuerhalten. And that's by trusting in the Prince of Peace. Und das geschieht, indem ich dem Friedefürsten vertraue. Look what it says. Schau, was es heißt. It says that those are kept in perfect peace who put their mind on him and keep it there. Diese werden im perfekten Frieden bewahrt, die ihren Verstand, ihren Geist auf ihn legen und ihn dort behalten. Then it says because they trust in him. Dann heißt es, weil sie ihm vertrauen. Who do you trust more? Wem vertraust du mehr? The news or the Prince of Peace? Den Nachrichten oder dem Friedefürsten? You choose. Es ist deine Wahl. Tomorrow we're gonna finish up the series. Morgen beenden wir die Serie. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.